Herzlich willkommen zu Vier Ecken, zwei Elber, einer brandneuen Ausgabe nach dem dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga vor dem Länderspiel-Qualifikationsgedöns, welches eigentlich so richtig den Flow rausnimmt aus dieser wunderschön spektakulären und spannenden Bundesliga-Anfangsphase. Deutschland gegen Polen. Ist es eigentlich in Polen oder in Deutschland, Poczo? Ich begrüße dich. Hallo erstmal, genau. Ja. Ich interessiere mich im Moment ähnlich viel für Länderspiele, ja, um ehrlich zu sein, wie über den Stand der Kehrwochenliste in meinem Flur. Ich kann es dir echt nicht sagen, aber ihr werdet es mit Sicherheit wissen, da die ganzen Hörer von uns. Poczo, zu Beginn dieser Sendung, wir haben das eine oder andere schöne Thema. Es war ja der Deadline Day, viel war los, Draxler von Schalke zu Wolfsburg und so und so und so. Jetzt habe ich als erstes eine Frage, Poczo. Ja. Bist du eigentlich froh, dass Länderspielpause ist? Du, ich habe darüber diskutiert mit meinem Kumpel, der ja FC-Fan ist, und wir telefonieren ja immer über FaceTime und der irgendwie nur lacht, wenn ich ihn anrufe. Ich weiß nicht, woran das liegt, um ehrlich zu sein. Ja. Aber mir fiel dann wirklich auf Anhieb eins ein nach der Länderspielpause. Da geht's bei Gladbach bei null los. Boah, geil. Mensch, Poczo. Ne? Also, eigentlich deine eigene WDR-Sendung? Die habe ich ja schon abgelehnt. Ja. Das war nämlich für WDR 5 Funk aus Europa, die Radiosendung. Mhm. Aber ich warte ja noch darauf, dass wenn Böhmermann und Olli Notzke, Dietrich, wie auch immer heißt, die Sendung wieder zusammen machen Anfang nächsten Jahres, dass ich da als Sidekick irgendwie, ne? Aber vielleicht auch nicht. Das ist wirklich, ja, in ähnlich professionelles Verhalten hier wie bei Ricky zu Hause. Immer wenn es losgeht, dann kommt wer rein. Ja. Das ist Professionalität und das ist auch... Ja, das ist auch ein Zeichen von Menschlichkeit. Von Menschlichkeit und von rücksichtslosem Verhalten hier in diesem Haushalt. Also da muss ich wirklich sagen, da ist bald Schusswaffengebrauch hier vonnöten. Poczo. Ja. Um jetzt mal wieder zwischen uns beiden Fußballfachmännern zurückzukommen. Aufs Tippspiel kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt geht die Tür wieder auf. Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, ob ich ernüchtert sein soll von diesem Deadline Day, der ja auf Sky Sport News jetzt megamäßig angepriesen wurde. Den gibt's ja wohl bei Sky Sport UK schon seit gefühlten 20 Jahren. Bei uns jetzt zum ersten Mal einen riesen Hermann drum gemacht. Alle haben gelb getragen. Warum das jetzt der Fall gewesen ist, das weiß ich nicht. Aber sie haben es so ein bisschen aufgebauscht. Ne? Hast du Sky 90 geguckt? Sky 90 habe ich nicht geguckt, ich habe aber den Deadline Day doch ein bisschen verfolgt, ja, ne, einfach nur als Informationsquelle sozusagen im Hintergrund laufen gehabt. Was aber, worauf ich aber zuerst hinaus will, ja, weil du das eben auch so angesprochen hast, die Berichterstattung von Sky, ja, in den letzten Wochen erinnert mich irgendwie an einen kleinen Jungen, der irgendwie ADS hat. Mhm. Das Schlimme bei Sky finde ich, die pauschen alles so unfassbar auf, ja, dass man, wenn es dann soweit ist, auf dieses Ereignis überhaupt keinen Bock mehr hat. Am besten hier ja Schulz-Winge gegen Dünzelmann oder wie der Kampf Mayweather gegen wen auch immer da damals war. Man hat ja, ja, man konnte ja wirklich nichts mehr davon hören. Jetzt fangen die ja schon wieder mit einem Floyd Money Mayweather Kampf irgendwie an. Ja, ist der letzte, Poczo, ist der letzte. Ach, ist der letzte am, ja, Arsch. Ist mir das egal, ob das der letzte ist oder nicht. Ob der kleine Mann da nochmal jemandem aufs Maul haut. Ist mir so alles gekauft. Aber was ich damit das sagen will, ist gar nicht diese ganze Deadline-Day-Sache. Ja, ja? Also Entschuldigung, wenn du da 9 von 10 Leuten, die auch in der Regel dann bei Dings anrufen, wie heißt er noch? Mike Nöcker, mein, ja, Lieblingsentertainer im deutschen Fernsehen. Der auch immer noch mit seiner Frisur immer noch im deutschen Fernsehen auftreten darf. Immer noch darf. Einen leichten Speckring unten, ne? Ja, ja, genau das. Aber was ich daran so schlimm finde, ist, dass diese, ja, Überkompensierung der von Sky Sport News HD wirklich dazu führt, dass mir manche Sachen am Produkt überhaupt keinen Spaß mehr machen. Ja, ja. Ich habe mich früher dann drauf gefreut, oder was heißt früher, die letzten Jahre drauf gefreut, bei Twitter zu lesen, wenn irgendjemand dann kurz vor Schluss noch so einen Draxler-Transfer oder so gemacht hat. Oder Dante oder jetzt auch andere oder Leverkusen mit der kleinen Erbse oder sowas. Schöner Transfer. Sehr schöner Transfer, ja. Dann kommt es aber so weit, dass die das auch schon wieder so verinternationalen, dass es nichts Besonderes mehr ist, was in Deutschland passiert. Und man muss besonders, um halt auch diesen Bogen jetzt da zu schließen, mal auf diesen Draxler-Transfer zu sprechen kommen. Was da alles hintersteckt, wie viel, naja, Heuchelei, wie viel Geld und welche Aussagen von vielen Seiten dazukommen. Ne? Das ist schon sehr verwunderlich alles für mich. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, als ich meine Lieblings-Fußball-Talk-Sendung geguckt habe, Sky 90, weil ich ja einfach ein Patrick Wasserzieher-Fan bin. Ich finde das so toll, wie ernsthaft und profund der die ganze Chose fährt und so. Ich finde das wirklich so super. Gucke ich jede Woche sehr, sehr gerne. Die haben dann immer ins Sky Sport News Studio geschaltet und da war dann immer der von Giga. Wie heißt er denn noch? Der Gregor Teichert. Gregor Teichert, genau. Mhm. Genau, der völlig ernst immer geguckt und, oh Mensch, hier, das kann sich noch entscheiden, das kann noch passieren und so. Als wenn da gerade über die Flüchtlingskrise gesprochen wird oder so. Also bisschen zu gekünstelt ernst die ganze Nummer. Hat mir nicht ganz so gut gefallen. Wenn auch gleich ich die Idee von diesem Deadline Day eigentlich ganz geil finde, so dass an einem Tag so bis 18 Uhr zumindest nochmal alles passieren kann, so, das finde ich ganz schön, aber so wie Sky Sport News jetzt da irgendwie verpackt hat und gebracht hat, das fand ich irgendwie ein bisschen too much. Ja. Auf jeden Fall. Ja, hat mir nicht so gefallen. Aber lass uns doch mal zu den letzten großen Deadline Day Transfers kommen. Da gibt es einen Transfer, der ist jetzt nicht bei unserem Deadline Day über die Bühne gegangen, sondern im englischen Deadline Day, der einen Tag später war. Und zwar dieser Martial. Mhm. Ja, der für 70 Millionen Euro jetzt zu Manchester United von Marseille, glaube ich, ja, wechselt. Plus 10 Millionen Bonuszahlungen für einen 19-jährigen offensiven französischen Flügelstürmer. Finde ich schon eine happige Summe, ich kenne den Burschen nicht. Jetzt frage ich dich mal kurz. Pocho, diese Frage brannte mir unter den Nägeln, als ich diesen Martial-Transfer mitbekommen habe. Martial versus Kingsley Coman, ne? Mhm. Unser neuer Franzose bei den Bayern. Ich sage dir jetzt mal kurz, dieser Martial, 19 Jahre alt, Franzose, Flügelstürmer. Mhm. 80 Millionen Euro. Mhm. Versus Kingsley Coman, 19 Jahre, Franzose, Flügelstürmer, 7 Millionen für 2 Jahre Leihgebühr plus 20 Millionen Euro dann nach den 2 Jahren um ihn zu verpflichten. Ist der nicht Defensivspieler? Nee. Okay. Mhm. Das sind beides dieselben Spieler. Also, ne, von der anderen. Also sozusagen, der eine ist der Klon vom anderen sozusagen und kostete Dreifache. Was ich damit sagen wollte, ich gefühlt hat Coman größeres Talent als der andere. Es werden natürlich die meisten sagen, was, das kann doch gar nicht sein, die da irgendwie die Ligue 1 immer verfolgen. Aber so was ich jetzt von dem medialen Buzz mitbekommen habe, sollen beide Spieler relativ vom Talent ähnlich sein. Mhm, großer Unterschied bei den beiden. Beide kommen aus demselben Land, beide gleich alt. Beide spielen dieselbe Position. Ist der Preis. Was ich damit jetzt noch sagen möchte, Pocho, was wäre, wenn Manchester United Coman haben wollte? Ja, dann würde Manchester United den kaufen. Für wie viel? Würde dann Juventus? Du, hör mal, ich glaube, Manchester United in persona von Louis van Gaal bekommen das Geld gar nicht weg, was sie zur Verfügung haben. Ja, aber meinst du, wenn van Gaal gesagt hätte, hier, der Coman, den würden wir gerne haben, dann würde Juve sagen, ja, dann zahlt mal 60 Millionen oder was? Ja, ja. Also liegt das wirklich daran, dass Manu den Spieler haben wollte und nicht Bayern? Also Bayern hat ihn jetzt halt. Du kannst ja auch mal, ich weiß jetzt nicht, ist bei Coman, ist da schon sozusagen die Kaufoption da? Das heißt, die können nach 2 Jahren sagen, ich kaufe den und Ende? Genau. Oder kann auch noch Juve sagen, nee, wir verkaufen den nicht? Nee. Ja, dann ist es seltsam, da hast du recht. Ich könnte mir vorstellen, dass man halt da bei Juve von ausgeht, dass der Coman sich bei Bayern in diesen 2 Jahren unglaublich gut entwickelt unter Trainer Pep Guardiola und Jürgen Klopp im nächsten Jahr. Ja. Und dass dann gesagt wird, dass da eine gute Entwicklung stattfindet und halt deswegen das gemacht wird. Ansonsten ist es mir ein Rätsel, aber ich kann auch über beide Spieler gar nichts sagen. Absolut, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ob man da jetzt sagen könnte, Mensch, der Martial, der hat da im Antritt hat er noch mal ein bisschen mehr Körner drin und im Abschluss ist der noch viel vielleicht stärker. Vielleicht liegt es einfach an der Einfachheit der Aussprache des Nachnamens, dass da vielleicht die Unterschiede vom Preis her zustande kommen. Das kann natürlich sein, aber ja, also Was jetzt meine Überlegung daran wäre, wenn Bayern Martial haben wollen würde, dass sie den wahrscheinlich für die Hälfte gekriegt haben und wenn Manu Coman haben wollen würde, dass sie das Dreifache hätten zahlen müssen. Du, also, definitiv, kann ich mir gut vorstellen. Kann gut sein, oder? Das ist ja ähnlich und da führe ich dann auch wieder so Art Handel oder sowas an. Du musst ja mal so sehen, wenn du weißt, dass dein Handelspartner gegenüber, von dem du was haben willst, dass der bereit ist, dafür viel mehr zu bezahlen, was der von dir haben will, als du haben willst. Dann nimmst du das. Absolut. Du fängst ja dann nicht an zu sagen, nee, komm, also reichen mir da 60 Millionen, wenn du 80 Millionen geboten kriegst. Wer wäre denn so dumm? So dumm ist ja keiner. Oder wenn du auf der Arbeit sitzt und dann gesagt kriegst, ja, sie kriegen eine Lohnerhöhung und du sagst, nee, das habe ich nicht verdient. Absolut richtig, absolut richtig. Jetzt habe ich noch zwei Thesen aufgestellt. Und zwar kann es sein, ich würde jetzt mal sagen, dass der FC Bayern München der einzigste aktuelle Bundesliga-Club ist, der bei dem Konzert der ganz, ganz großen Real, Man City, United, Barcelona mitspielen kann, finanziell, um da irgendwelche Spieler zu verpflichten, der lachende Fünfte oder Sechste sein kann, weil die Vereine, die jetzt halt einen Spieler haben, der interessant für die Bayern ist, wissen, naja, okay, die Bayern, die sind nicht ganz so geisteskrank mit ihren Ablösesummen, weil die halt reales Geld haben, ne? Was denen nicht irgendwie zugeschustert wurde von irgendeinem Scheich oder sonst irgendwas, dass die Spieler günstiger bekommen. Du, das kann nur ein Vorteil für die Bayern sein oder für den deutschen, für die deutsche Bundesliga an sich, denn so kommen Spieler in die Bundesliga in jungen Jahren, die vielleicht in 10, oder sagen wir mal, 10 ist übertrieben, weil das ist zu lange für ein Fußballerleben, aber gehen wir mal von 4 Jahren aus. So ein Spieler wird 2 Jahre ausgeliehen an die Bayern, was ja schon die große Adresse ist, die größte in Deutschland, sagen wir mal, wie du eben gesagt hast, mit einer unter den Top 5 in Europa. Ja. Der Spieler wird aber dann nur ausgeliehen, jetzt nicht am Beispiel Coman, sondern irgendeinem anderen Spieler, der halt richtig gut ist und jung ist und bei Real Madrid spielt. Ja. So, dann spielt er aber 2 Jahre richtig gut in der Bundesliga und zeigt uns da, was er kann. Das kann für beide Seiten nur eine Win-Win-Situation sein, denn wir wissen, wie schnelllebig das auch dass die Wertschätzung eines Spielers ist. Das meine ich jetzt nicht nur negativ, aber auch nicht nur positiv. Gehen wir da auch wieder mal vom Beispiel Bayern München aus. Du hast jetzt mit Dusch das Costa auf der einen Seite einen Spieler, der unfassbar in den ersten Spielen gespielt hat. Der technische Leistungen gezeigt hat, die man so von ihm auch nicht erwarten konnte. Ja, auch die man so von den Menschen auch noch nie erwarten konnte. Ja, ich will es jetzt mal wirklich ein bisschen... Also ich möchte fast schon Flacco-eske Züge an ihm sehen. Das ist ein schönes Wort, ja, auf jeden Fall. Nein, aber er hat halt wirklich Sachen gezeigt, für die er sogar von Robben, wie ich gelesen habe, kritisiert worden ist, dass er da ein bisschen übertrieben hat. Hast du das denn gesehen? Ja, ja, klar habe ich es gesehen. Unfassbar geil. Es war ziemlich geil und da habe ich mir nur gedacht, ah, dass ihm das nicht noch um die Ohren fliegt. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ey, Alter, halte doch mal alle die Fresse, ey, das ist doch hier ein Entertainment-Produkt. Lass ihn doch mal in das einen ist auch irgendwo, machen. Du musst ja auch mal so sehen, das ist jugendlicher Leichtsinn. Klar, der ist so blöd das auch klingt. Wie alt ist der? 24. Ja, Alter, meine Güte, lass ihn doch machen. Der Spieler auf einer der größten, der hat jetzt jahrelang in der tiefsten Walachei Fußball gespielt und darf jetzt auf der großen Bühne spielen. Natürlich geht ihm dabei einer ab, wenn er es dann auch noch kann und hinkriegt. Ja. Aber was ich eben dazu sagen wollte, ist, dass Bayern jetzt mit Dusch das Costa auf der Seite total gut besetzt ist. Unfassbar gut besetzt ist. Und dass so ein Franck Ribéry überhaupt nicht vermisst wird. Ja, und so schnelllebig ist das Geschäft. Ja. Und damit meine ich einfach nur, dass ein Spieler, um den Bogen wieder zuzumachen, ein Spieler, der auch von Bayern für 2 Jahre ausgeliehen wird, selbst ohne Kaufoption, sicher ein ganz großer Spieler auch für diese 2 Jahre sein kann, weil er halt vielleicht nicht direkt zu Manchester United für 80 Millionen ging, aber dann eben für 7-8 Millionen 2 Jahre an die Bayern ausgeliehen wird. Das hat überhaupt nichts mit weniger Qualität oder was weiteres zu tun, sondern eher mit der intelligenten Planung bzw. Außendarstellung des FC Bayern München. Hat denn aber auch gleichzeitig das Festgeldkonto an Wert verloren der Bayern? Ja, aber ich sag mal, das sind liquide Mittel halt einfach nur. Ne? Ich glaube nicht, dass da irgendein finanzielles Problem oder ein Ansatz eines finanzielles Problems herrschen wird. Denn die Führung in den letzten Jahrzehnten unter Hoeneß oder jetzt auch ändert sich ja nicht daran, dass da immer mit schwarzen Zahlen gearbeitet werden will und gearbeitet wird. Also da wird niemals irgendwie so tief in die Tasche gegriffen, dass man sagt, ja, wir werden ja eh nächstes Jahr Meister, ist uns ja egal. Ich glaube, dieser Gedanke würde noch nicht mal beim FC Bayern München aufkommen, obwohl es realistisch ist. Absolut, absolut. Aber was ich damit meine ist, was haben sie da über 500 Millionen auf der hohen Kante? Ja, habe ich glaube, auch sowas. Bezahl, ja. Und dafür kriegst du jetzt ja nicht mehr das raus, was du vor 5-6 Jahren oder noch vor 2-3 Jahren. Ich glaube noch nicht mal, dass du dafür den einen Top-Spieler auf 5-6 Jahre verpflichten kannst. Ja. Ich glaube nicht, dass du einen Christian Bale für 5-6 Jahre verpflichten kannst. Ich glaube nicht, dass Harris die ganze... aber das... Ja, ja, richtig. Jetzt wie viele rumheulen, dass Gladbach nicht bei Dante zugeschlagen hat, bei der geringen Ablösesumme. Das hat ja überhaupt nicht verstanden. Ja, aber das hat doch überhaupt nichts mit der Ablösesumme zu tun, sondern von 6 Millionen Euro Jahresgehalt, die Dante mittlerweile hat. Ja, die wollte der? Ja. Ach, hör mir auf. Und das kann Gladbach und wird Gladbach nicht zahlen. Denn das würde diese ganze Mannschaft, die sowieso schon unendlich verunsichert ist jetzt im Moment, total auseinander. Was stell dir vor, du kriegst dann Dante vorgesetzt, der, Entschuldigung, ja auch schon etwas älter ist. 31. Und du kommst da als 19-Jähriger an. Mhm. Du hast doch überhaupt keine Motivation mehr, besser zu werden. Ja. Ja. Und der verdient dann auch noch das 30-fache von dir. Und Alter, das ist nicht übertrieben, wenn ich sage, das 30-fache. Ne? Ja, da hast du völlig recht, aber ich wusste nicht, dass der Dante noch so absurde Gehaltsvorstellungen hat. Ja, 6 Millionen bekommt er jetzt auch, oder was? So wie ich gelesen habe, schon. Das interessiert die Wolfsburger ja auch nicht. Und das darf man auch nicht kritisieren. Meine Güte, die haben einen scheiß fucking Konzern dahinter. Und das ist halt der Lauf der Zeit. Das ist schon klar. Und natürlich ist es schade, aber es ist in den letzten Wochen so, dass mir der Verein zwar immer noch sehr unsympathisch ist, aber mit vielen Aktionen und jetzt auch mit dem Draxler-Transfer, dass das gar nicht so groß gehypt worden ist vorher, wie es vielleicht andere Vereine gemacht hätten, sympathischer wird. Ja, naja, ich, also diesen Verein VfL Wolfsburg, den hasse ich wie die Pest. Ja, na klar, aber auch geografisch gesehen, oder nicht? Demografisch sowieso? Geografisch. Geografisch. Ja, ach so, demografisch, nee, also ein Demografen. Nee, jetzt aber, jetzt komm mal auf. Demografisch auf jeden Fall. Leben unfassbar dämliche Menschen da, muss man sagen. Ich kenne viele Wolfsburger, also das muss man echt sagen. Alle Wolfsburger, die jetzt diesen Podcast hören, da muss ich ganz ehrlich sagen, pfui. ja, es sind ja nicht viele. Wenn alle Wolfsburger jetzt unseren Podcast hören, dann sind das halt 30 so. Und der Rest wohnt halt im Umland, in Braunschweig etc. Ja, und sind da kommen nur gute Menschen her. Aus Braunschweig kommen nur gute Menschen. Und die sind halt nur in Wolfsburg, um da am VW wegzuarbeiten. Aber das jetzt mal zur demografischen Lage in Wolfsburg. Ja. Die geografische Lage zu Wolfsburg und Hannover, die ist natürlich genauso absurd, krank. Aber worauf wollte ich jetzt nochmal hinaus? Dante, was war jetzt nochmal mein Punkt, den ich ansprechen wollte? Ja, der Punkt war, dass wir haben uns, glaube ich, der Verein sympathischer wird. Genau, der Verein wird mir überhaupt nicht sympathischer, überhaupt nicht, sondern die Situation und die Art und Weise, dass es jetzt so welche Vereine gibt, wie den VfL Wolfsburg, Hoffenheim und Red Bull Leipzig. Ja. Weißt du, es ist jetzt halt angekommen in der Bundesliga und im Mainstream-Fußball so Geschäft, dass es jetzt so welche Vereine gibt. So, und das ist jetzt halt, damit muss man sich anfreunden, damit habe ich mich angefreundet auf jeden Fall. Ich und, als größter Kritiker dieser Vereine muss ja auch offen gegenüber dem stehen. Ich kann es ja weiterhin ablehnen, aber ich darf es ja nicht verneinen, weil es ist ja Fakt, dass es da ist. Das wird vielleicht auch manchmal in meinen Aussagen falsch verstanden. Das ist wie der Kampf gegen die Drohung. Du musst den Kampf kämpfen, kannst ihn aber nicht gewinnen. Und so ist ganz es auch genau mit VfL Wolfsburg. Ja. Ne? Don Quixote. Don Quixote. Da wären wir wieder im bei Kampf Tag gegen die Windmühlen, ne? Weiß ja und so, ne? Ja, ja, klar. Ja, so viel zum VfL Wolfsburg. Wie fandest du die Aussage von Draxler, dass er gesagt hat, ja, ich glaube, mir tut es ganz gut, dass ich nach Wolfsburg gewechselt bin, nicht nach Juve, denn da ist das Theater so groß, hier kann ich mich in Ruhe entwickeln und so. Schwierig, oder? Ja, besonders, weil es gelogen ist. Oh! Du bezichtigst Julian Draxler der Lüge? Ja, ich bezichtige Julian Draxler der Lüge. Denn, ach komm, sind wir doch mal ehrlich. Ja? Julian Draxler stand vor anderthalb Jahren vor einem riesigen Plakat, wo drauf stand Integra und sonst irgendwas, führt bis 2018 mit unserer Identifikations-Galions- und Phallus-Symbolfigur Julian Draxler. Ja, so. Und jetzt ist es einfach so, dass er beim VfL Wolfsburg spielt. Dagegen ist nichts einzuwenden. Der VfL Wolfsburg ist ein Verein, der in der Champions League spielt. Das heißt, es ist eine sportliche Verbesserung. Erstmal ist es ein Projekt, kein Verein. So. Es ist auf jeden Fall eine sportliche Verbesserung für ihn. Eine sportliche Institution ist das. Einrichtung. So, jetzt geht er aber hin auf dieser Pressekonferenz und sitzt da in diesem mittlerweile für mich sehr von Sponsoren überstinkten T-Shirt von VfL Wolfsburg, was ja schon fast wie ein Trikot aussieht. Ne, dann ist mir aber so ein Poloshirt mit einer kleinen Raute auf dem Herzen. So. Und jetzt kommst du da hin als Julian Draxler und erklärst da, und ich habe mir dieses ganze Interview sogar von ihm angeguckt, weil mich die Situation echt angefickt hat in dem Moment. Aber auch interessiert gleichzeitig. Ja, meine ich ja mit angefickt. Ne? Angefixt oder angefickt? Angefickt. So richtig angefickt. So, und dann sagt er, er wäre in den letzten anderthalb Jahren mit der Situation auf Schalke stagniert. Was eine unglaubliche Kritik gegenüber seinem Verein ist, der ja ihm so sehr am Herzen liegt. Denn das darf man nicht sagen. Das darf man nicht unterschätzen. Zu sagen, dass man als junger Spieler ein Jahr lang stagniert, ist sozusagen eine 6 für den ganzen Trainer- und Vereinsstab des FC Schalke 04. Richtig, richtig. Und das ist mit keinem Wort bei SSN HD oder sonst irgendwas erwähnt worden. Ja. Warum nicht? Weil alles so süß aussieht, wie der Junge ohne Bartwuchs da sitzt und erzählt, dass jetzt alles besser wird. Völlig overhyped, der Junge. Ja, völlig overhyped. Der natürlich. Dann hast du natürlich als VfL Wolfsburg gerade 75 Millionen für Kevin De Bruyne eingenommen. Was schade ist. Warum? Weil der noch besser wird. Und dann hätte ich gerne weiterhin in der Bundesliga gesehen. Aber ja, auch da ist es das Gleiche. Es ist halt nur eine Nummer größer. Es ist der gleiche Transfer. José Mourinho hat bei Chelsea gesagt, dass Kevin De Bruyne kein Kämpfer ist. Ja. Er kann nur herausstechen und strahlen, wenn er weiß und auch vom Verein und von der sportlichen Leitung das Gefühl bekommt und auch das Wort bekommt, du bist hier der Star. Du bist hier. Und was wird er nicht haben auf in Manchester? Das wird er in City nicht haben. Da hat er den David Villa alleine schon. Nicht David Villa. Silva. Aber und verwirrt. Und trifft in der Gruppenphase der Champions League ausgerechnet auf Borussia Mönchengladbach. Ja, nein, zu Recht. Das ist Judge them all, Pocho. Ihr müsst da, wie heißt der Klopper, den Torben Marx? Der hat doch aufgehört, ne? Der hat aufgehört. Könnt ihr den nicht mal für ein Spiel nochmal holen? Was denn? Der so richtig kaputt tritt. Das denn, ist doch egal, Karriere ist durch. Ob der da jetzt lebenslänglich nicht gesperrt wird, ist ja egal. Dass er dem nochmal so einen Eintagesvertrag gibt. Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, Pocho, unter uns Pastorentöchtern. Ja. Gegen Man City wird die ballert da nicht aus dem Stadion. Sind wir mal ehrlich. Hoch gewinnt man nicht, das stimmt. Hoch gewinnt ihr nicht. Dann könnt ihr auch knapp zu 10 gewinnen. Ja. So, dann sagt er dem Torben Marx, Junge, Mensch. Der Rothaarige, also Ginger. Der Ginger Marx, dass er den nochmal einwechselt und dann einfach dem De Bruyne mal richtig schön, einfach mal mit dem. So eine schöne, altmoderne Blutgrätsch. Kennst du auch Finn Balor, oder? Ja, natürlich. Wenn der diesen Front-Push Dropkick kickt, wo der Gegner an Ringpfosten scheppert, dass er den einfach auspackt. Oh ja. So mit beiden Stollenfüßen nach vorne voran an die Brust scheppert. Ja, das hätte bestimmt auch in jedem Jahresrückblick dann am Ende sein Platz. Da könnte er eben noch sogar noch westlich reden. Mensch, Torben, Ginger Marx, da bist du in jedem Jahreshighlight-Reel. Ja. Das macht er. Dass er das nochmal wirklich macht. Also dann gewinnt ich ruf mal an, ich habe ja seine Nummer und. Da rufst du mal an, dass er den Torben Marx nochmal Torben. Ja. Sag mal, ja. Nee, aber jetzt mal ernst. Das war ernst gemeint. Ja, natürlich. Es ist halt der gleiche Transfer, wie nur eine Nummer größer. Genau. Und genau dahin soll ja auch jetzt, oder diese Position soll ja Draxler 1:1 übernehmen. Natürlich soll er der Star beim VfL Wolfsburg werden. Nur wie viele wollen sie denn noch? Die haben bald nur noch eine Mannschaft aus unfassbar guten Individualisten. Und dann wird's auch wieder schwer. Natürlich kannst du damit auf der Erfolgsspur schwimmen. Ja. Doch kommt da ein kleiner Riss rein in diese Mannschaft, beziehungsweise in dieses ganze Konstrukt, dass ein Dieter Hecking aufhören würde. Die haben ja alle verlängert, ich weiß. Dass ein Klaus Allofs auf einmal sagt, er geht doch zurück zu Fortuna Düsseldorf, um sie vor der Dings zu retten oder so. Ja. Wenn da ein kleines Beinchen abbricht, dann stürzt das ganze Konstrukt VfL Wolfsburg zusammen. Meinst du echt? Mhm. Aber fällt dieses Konstrukt VfL Wolfsburg dann nicht relativ weich auf Geldschein? Ja, natürlich fällt es weich. Darum merkst du es ja auch nicht. Ja, guck dir doch mal überhaupt diese mediale Darstellung vom VfL Wolfsburg an. Wenn du da Bilder jetzt in den letzten Wochen vom Training gesehen hast, wo dann immer gezeigt wurde, Kevin ist noch da. Ja, er trainiert noch mit. Er trainiert noch mit, er posiert noch für Selfies. Er ist ja so selbstlos, er posiert für Selfies. Wenn ich so einen Scheiß schon höre, dann kann ich schon das Kotzen. Ja. Kannst du dich noch an die Aussage von ihm erinnern vor, weiß nicht, einem Tag? Oder es war, glaube ich, am Tag, wo der Deal durch war, er hat sich immer professionell verhalten. Ja. Die letzten beiden Spiele für Wolfsburg waren ja wohl eine Katastrophe. Wo ist denn das professionell verhalten? Gar nichts, weil es ein kleiner Heulsuse ist. Es ist ein Waschlappen. Nichtsdestotrotz ist es ein klasse Fußballer. Und hat eine geile Alte. Die hab ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Echt? Hat der eine geile Alte? Als rothaariger Typ hat eine geile. Absolut. Du bist doch selbst rothaarig. Ich bin blond. Als er da bei der Bundesliga war. Die Pause war echt gut. Dafür, dass die nicht gemacht oder geplant ist, war die echt gut. Als er da seinen Bundesliga-Trophy gekriegt hat, da war die Alte dabei. Okay, habe ich gar nicht gesehen. Musst du mal machen. Musst du mal. Geiles Stück? Ja. Nasig? Busig. Ja. Also VfL Wolfsburg hat sich da jetzt nochmal schön am Deadline-Day einen Spieler verpflichtet namens. Gesundstoßen, würde ich fast sagen. Ja, das ist recht. Und die haben auch so einen jungen Burschen da geholt, ne? Ja, haben sie da? Ja, doch, stimmt. Wie heißt denn der noch? Ich komme jetzt aber auch nicht drauf. Ismail Azui. Ah, okay. Von den Spurs. Richtig, von Tottenham. Ja, stimmt. Dafür aber Dings weg, ne? Nach Florenz jetzt. Nee, nicht die Kubas. Das war die Kuba-Krise, ne? Der hat ja bei Dortmund vorher gespielt. Ja. Und die Gelben. Der Perisic ist weg, ne? Perisic ist weg für 20 Millionen nach Inter Mailand. Unfassbar, ne? Unfassbare Preise. Also der Typ ist keine neuen wert. Nee, definitiv nicht. Besonders wenn du dann überlegst, dass so Vereine, jetzt nehme ich wieder Gladbach als Beispiel, weil es mir als erstes einfällt, aber nehmen wir mal andere. So Augsburg oder so, obwohl die haben ja auch viel Geld für ihren komischen Flügelläufer da bekommen. Ja. Es ist unfassbar. Also die Bundesliga profitiert im Moment eigentlich meiner Meinung nach am meisten von den Aber Abwürgen. Wollte ich nämlich gerade sagen, das habe ich ja auch bei Twitter geschrieben, da habe ich ja geschrieben, die Bundesliga braucht keinen besseren TV-Deal, denn sie hat die Premier League. Ja, dann und da hast du vollkommen recht mit. Ja. Dann, pass mal auf, dann habe ich aber über meine eigene Aussage nochmal nachgedacht und habe dann gemerkt, vielleicht ist sie gar nicht so schlau, Bursche. Vielleicht ist sie gar nicht so schlau, denn jetzt hat Augsburg 25 Millionen für den Barber bekommen, für den Barbo bekommen. Was kannst du denn aber mit den 25 Millionen aktiv machen auf dem Transfermarkt? Sie haben sich ja dann irgendwie in der zweiten Liga oder so bedient, haben da wohl ein richtig großes Talent geholt. Alles schön und gut. Aber ich sag jetzt mal, für einen adäquaten Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger, ich weiß gar nicht, wo der gespielt, ich kenne den gar nicht. Auf einmal habe ich gelesen, vor ein paar Wochen, Barber für 25 Millionen zu Chelsea. Noch nie gesehen, den Burschen. Noch nie. Aber kannst du für die 25 Millionen denn dann wirklich einen adäquaten Spieler holen? Ich glaube nämlich nicht, denn der Markt, der europäische Transfermarkt ist so dermaßen vergiftet und von den Engländern in die Höhe getrieben worden, dass die 25 Millionen Euro so inflationär sind, dass du da eigentlich gar nicht groß agieren kannst. Bis zu dem Punkt, Potscho, jetzt pass auf, wo du sagst, das ist eine große Chance für den Club, dass du da in deine Jugend investierst, dass du dir irgendwie meinetwegen ein tolles Nachwuchszentrum baust oder da rein investierst, weil ich glaube, diese 25 Millionen oder scheißegal, die 41 Millionen, die Hoffenheim eingenommen hat für Firmino, dafür kriegst du großartig, glaube ich, keine Mega-Qualität heutzutage mehr. Das ist übertrieben, meiner Meinung nach. Natürlich kriegst du für 41 Millionen noch gute Spieler. Ja. Aber ich gebe dir dahingehend recht, dass die Preise natürlich dadurch total vergiftet worden sind. Ja. Da gebe ich dir recht. Dass der FC Augsburg allerdings dafür keine Spieler holen kann, liegt eher an der Reputation des Vereins als an den finanziellen Mitteln. Meiner Aber Meinung wenn nach. Doch die Reputation größer wäre, wären doch die Preise noch höher. Ja, weil man dann denken würde, dass da mehr Geld ist. Aber ein Spieler entscheidet ja, gut, in den letzten Wochen kommt es einem so vor, dass er gar nichts mehr selber entscheidet, sondern nur der Berater. Ja. Aber zum Schluss hoffe ich, dass es immer noch so ist, dass der Spieler entscheidet, wo er hingeht. Wobei es natürlich da auch schon wieder diese Vergiftung gibt, dass du mit 19 Jahren nicht darüber nachdenkst, wenn dir einer sagt, du kriegst hier 5 Millionen im Jahr und ein Bentley vor die Tür gestellt. Ne? Das ist natürlich auch wieder was anderes. Aber ich glaube, dass das beim FC Augsburg eher an der Reputation liegt. Nichtsdestotrotz sind 25 Millionen für den FC Augsburg sozusagen der gedeckte Etat für ein Jahr, würde ich sagen. Absolut, von daher ist das schon eine richtig geile Sache. Aber das kann man nicht anders sagen. Was ich damit aussagen wollte, ich glaube, die Chance für die Bundesliga ist gar nicht, dass du dieses viele Geld wieder für Spieler reinvestierst, sondern dass du deine Strukturen, deine Nachwuchsarbeit, Pipapo, den ganzen Kram, damit richtig aufbrezelst. Denn das haben die Engländer nicht. Ich sage dir, in den nächsten 50 Jahren wird Deutschland vielleicht noch mal einmal, zweimal Weltmeister. Die Engländer, da schwöre ich dir, niemals. Niemals. Weil die keine eigenen Spieler haben. Weil die keine eigenen Spieler haben. Das ist so eine All-Star-Liga jetzt da in der Premier League. Da spielen nur Ausländer so, wenn sie Bock drauf haben, okay, aber. Aber du darfst auch dann nicht vergessen, wenn du dir unsere eigene Nationalmannschaft anguckst, wie wenige Spieler auf einmal vom FC Bayern dann noch drin spielen. Absolut, richtig. Die deutsche Bundesliga wird ja gerade dazu genötigt, auf die eigene Jugend zu setzen und Spieler selbst auszubilden. Und das kann doch dem deutschen Fußball, sprich der Nationalmannschaft, nur gut tun. Ja, ganz genau. Ne? Und ich finde, weil du dann halt immer was hast, was nachkommt. Ne? Genau, da kannst Obwohl du Jogi Löw ja gesagt hat, dass gar nicht so viel Talent da wäre, wie viele denken. Was? Oh. Also ich finde schon, dass wir mit die. Kennst du auch den Lieblingsfilm von Jogi Löw? Na, jetzt bin ich aber gespannt. Cast Away. Naja. Na komm, der war. Ich habe da sehr gelacht, als ich ihn zum ersten Mal. Ja, ich ja auch gerade. Ja. Also oft bei mir auch so eine innere Freude. Vielleicht ein introvertierter Typ bin. Ja, also wenn du im Duden wirklich unter introvertierter Typ nachguckst, da ist da direkt ein Bild von dir neben dran. Ja, drum, ja. Naja, nee, hab schon ordentlich gelacht. Ich bin auch sogar gerade noch dabei im Prinzip. Hast schon Krämpfe in, ja, im Schritt. Ja, naja, ach komm. Hast du dir eigentlich auch das Champions League Power Heft geholt? Nein, ich musst du, mag du keine Champions League dabei. Ja, ich mag aber doch keine Printmedien. Ich bin doch nicht 1998. Ey, komm, mich mal so richtig schön schmökern hier, weißt du mal so. Schmökern? Ich lese nicht mal ein Buch. Ich lese gerade Civil War, ne? Ja, ich weiß, du tust das wirklich immer noch. Ne, das muss man hier wirklich mal erwähnen. Er liest wirklich Bücher. Ja. Mich würde wirklich mal interessieren von den Leuten, die hier hören, wie viel lesen noch Bücher? Ich meine, man wird ja, wenn man nicht Bücher liest, eigentlich immer als sehr dumm dargestellt. Ich kann euch versprechen, ich bin nicht dumm. Naja. Hm? Ist das schön hier. Ach ja, meine Güte. Ja, also du kannst doch hier nicht Menschen meines Formats so diffamieren. Und also heute haben wir es aber wirklich drauf, oder? Ja, aber richtig. Aber so ein, das würde mich auch mal interessieren. Ist das jetzt irgendwie so eine Art Bildungsanspruch, den wir uns selbst auferlegen? Nein, ist, weil Ricky nicht dabei ist. Da wird gleich ach die so, Qualität. Der zieht das Niveau runter, oder? Ja, also geistig zieht er das völlig runter. Das ist ein Kampfsportkram da. Was denn? Der Kampfsportkram. Ich habe mir übrigens für, ich habe nächste Woche Urlaub, 14 Tage. Ja, wart ihr weg? Habe ich das richtig gelesen? Unter der Antwort für den Blumenstrauß, den du deiner Freundin kredenzt hast? Ich lese ja alles bei Twitter. Wir machen die Drei-Städte-Tour. Oh, das heißt? London. London, yeah. Munich. Yeah. Hamburg. Oh, I see. Munich Deutsches Museum. Nee. Hm? Mal richtig schön im Puff gehen wir da. Ah, okay. Und ich habe mir, jetzt kommt's, für den Urlaub sogar schon ein Büchlein gekauft. Was Paul denn? Auster, die New York Trilogie. Trilogie wird hier ausgesprochen. Die Trilogie. Wie macht er das denn? Mit dem Auto oder? Mit dem Flight Vehicle. Oh, ja. Guck, er haut da einen raus. Ne? Bezahlst du, oder? Das 50-50. Die ist doch hier eine verdammte Beamtin. 50-50, jetzt emanzipiere dich doch nicht hier so. Ich emanzipiere mich. Ich gebe doch nicht Geld für eine Beamtin aus. Wo kommen wir denn da hin? Stimmt, du hast ja immer solche. Ja. Ja, aber der Blumenstrauß war schön, ne? Ja, ganz toll. Ich habe mich auch gleich ein bisschen mehr in dich verliebt gehabt. 30 rote Rosen ins Büro geschickt. Mhm. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, inklusive, ich krieg selten rote Rosen geschickt, also. inklusive Vase. Mhm. Und Kerzen. Wo hast du die bestellt? Bei Lörup? Nee, bei Flora Prima. Via Smartphone-App. Das sind aber auch Leute, die schmeißen mit lateinischen Begriffen einfach nur hin und her und denken, das klingt dann gut. Ne? Also. Absolut. Flora Prima. Paul Auster, die New York-Trilogie. Was? Paul Orndorff? Paul Auster. Paul Orndorff. Ja. Hast du das von Jimmy Snuka mitbekommen? Ja! Ist das geil! Das gibt's ja gar nicht. Ist das lustig, wie sie alle darüber berichten. Auf einmal mache ich die T-Online-Seite auf. Wrestling-Legende Jimmy Snuka verhaftet. Ja, ich habe schon damit gerechnet, dass er tot ist endlich, aber nee. Das ist ja nur 34 Jahre her, dass er seiner Freundin noch im Kopf gehauen hat. Wen interessiert denn das, wenn ich vor 34 Jahren erschossen habe? Du warst vor 34 Jahren noch flüssig. Ja, aber wenn ich da wen erschossen habe, das geht dich ja nichts mehr an. Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Ne? Aber alleine Jimmy Snuka als Wrestling-Legende, ach komm, hören wir auf. Ja, also wenn der auch mal lang. Nur was sagt Tamina dazu? Kriegt die jetzt ein neues Gimmick? Ricky ist ja der Meinung, Tamina Snuka ist The Rock. Ja. Mit Perücke oder was? Aber die Brust, von der Brustpracht stimmt das. Ja, und man sieht ja auch nie diese Stelle, dass man das mal sehen würde, ob da das Tattoo ist, ne? Das ist übergeschminkt. Das ist ja verrückt. Das ist übergeschminkt. Das ist ja alles verrückt. Nur Fernsehen, das ist CGI. Ach so, naja, klar. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Gladbach vor Abstieg, das haben wir. Mhm. Martial versus Coman haben wir. Gladbach vor Abstieg, also man darf Gladbach man wirklich. Gladbach vor Ausverkauf haben wir auch. Nee. Nein. Also man darf ja mal nicht so schwarz malen. Um die Krisensitzung mal kurz abzuschließen. Ja. Es gibt nichts Gutes daran zu berichten. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt kein Wort dazu, jetzt zu sagen, ja, das war aber ganz gut. Nein, das waren drei beschissene Spiele, die du alle drei Spiele zurecht verloren hast. Aber das Tor war geil von dem einen. Von dem einen, vom Hermann, oder Flacco, was meinst du? Ja. Ja, so gut. Natürlich war es geil. Weil es ist ein geiler Spieler. Aber man darf auch jetzt nicht alles so schwarz malen. Natürlich hätte ich auch lieber jetzt mit 7 Punkten auf Platz 5 gestanden oder 4 oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt anfange, darüber zu meckern und nur schwarz zu malen und so weiter, dann bin ich nicht dieser Fan einer Mannschaft, der ich sein will. und den ich immer singe, wenn ich mir irgendwelche oder wenn im Stadion die Mannschaft reinkommt. Da muss man sich nämlich einfach mal die Hymne seines Vereins anhören, auch manchmal. Jetzt muss wirklich in dieser Länderspielpause dieses Gefühl gepackt werden, zu sagen, so, es geht los jetzt. Wir stecken jetzt richtig in der Anfangskrise. Das ist richtig scheiße. Du musst aufpassen, dass du jetzt nicht schon den Kontakt sogar zu Platz 10 und so weiter verlierst. Ja. Aber mit der richtigen Motivation und dieser Rückbesinnung auf Werte, die du noch vor 2 Monaten hattest. Denn es muss sich das ganze Spiel verändern. Natürlich sind in der Defensive bei Borussia im Moment die größten Baustellen. Das gebe ich zu. Auch Eberl sagt das ja immer, dass das mit dem Fehlen von Stranzl und so weiter, das ist zu wenig. Aber er ist wieder am Training, ne? Er ist wieder am Training, ja. Es muss wieder eine Besinnung darauf stattfinden, dass du mit Mut und so blöd das Wort auch klingt, Frohsinn in ein Spiel reingehst und nicht mit diesem, wie Chaka es nannte, es macht keinen Bock. Mhm. Der ist fucking Fußballprofi. Davon macht mir jede Sekunde meines Lebens Bock. Wann hat er das gesagt? Nach dem Spiel gegen Bremen. Das ist eine Frechheit. Ne? Das kannst du nicht machen. Und darauf muss ich jetzt besinnt werden. Darauf musst du als Fan noch stärker deine Mannschaft unterstützen in dem Moment. Und da musst du auch einfach mal, ich weiß, du liest ja bei Twitter selbst nicht das von den Menschen, mit denen du Podcast machst. Natürlich aber vielleicht ich das von dir. Ach ja, als ob. Das ist ja hier eine Unterstellung, ne? Ja. Eine Farbe. Aber ich habe gestern oder so habe ich was getwittert mit der hier wieder Kurvenklänge mit dem Orchester vom WDR. Was? Wen das interessiert. Doch, das habe ich gesehen. Mal einfach reingucken. Sowas ist toll. Ja. Ja? Und dann ist es mir egal, ob du mit 0 Punkten da unten stehst. Ich habe da trotzdem noch den Mut dazu zu sagen, wir spielen eine gute Saison. Ja, klar, ist ja noch lange. Ne? Und ich möchte weg davon, nach so wenigen Spieltagen was schwarz zu malen. Auch genauso die Situation in Stuttgart. Natürlich ist die im Moment richtig beschissen. Die spielen aber gut. Aber du hast da jetzt du bist in die Saison gegangen in Stuttgart mit der Prämisse zu sagen, es wird alles anders. Und die Aussage mit, es wird alles anders, heißt ja auch, es wird alles anders gemacht. Und das kann nicht von Anfang an funktionieren. Und wenn du jetzt einen Trainer wie Zorniger hast, der ein ganz anderer Typ Mensch ist, dann muss sich der einzelne Spieler auch erstmal dran gewöhnen. Richtig. Ich sehe da noch nicht so schwarz. Sowohl für meinen Verein als auch für Rickys Verein. Für deinen Verein ist es ein bisschen schwierig dieses Jahr, klar. Du hast, für Bayern. Weil wir jetzt schon Zweiter sind, oder was? Ja, genau. Das ist schon, ja, eben. Ne? Vielleicht wird es da wirklich am Ende nur 17 Punkte Vorsprung anstatt 20. Ja. Wer weiß das? Ja, aber so welche arrogant, unflätigen Aussagen macht ja nur ein Bayernhasser. Ich bin auch kein Bayernhasser. Also wenn ich eins nicht bin, dann ist es ein Bayernhasser. Ich bin Fußballfan in erster Linie. Ich rede hier sogar positiv über den FC, weil ich es ernst meine. Und das ist als Gladbach-Fan echt nicht einfach. Also der FC ohne Scheiße, Chapeau. Ja, eben. Ne? Das ist als Gladbach-Fan aber richtig schwer. Herr Schmadtke, Chapeau. Also fantastisch. Ganz toll. Tut mir leid, Pocho. Ja, das muss dir nicht leid tun. Ich rede ja, wie gesagt, mein bester Kumpel ist auch FC-Fan. Ja. So, und mit dem rede ich halt auch darüber und sage, das ist eine tolle Leistung. Mhm. Ja, du musst ja auch einfach mal sehen, die Art und Weise, das haben wir ja doch schon im Sonderheft gesagt, die Art und Weise der Verpflichtungen dieses Jahr war einfach genau richtig. Richtig. Die haben einen Spieler mit Uja abgegeben und einen besseren Spieler dafür geholt. So was geht's. Willst du denn mehr? Ja. So geht's. So machst du es als Manager. Ja. Also, Herr Schmadtke, ganz toll. Na, was möchtest du denn? Warst du ja erst zweimal drin. Ha! Einmal. Wohin? Bringst du was mit? Gut. Ich hätte gerne McRib. McRib für den Pocho, bitte. Und Getränk? Eine kleine Cola Light. Oh, hier riecht's aber nach Muffins. Oh, riecht das hier mafiös. Mafiös. Krieg ich einen Muffin? Nein. Das ist aber nett. Was denn für ein Muffin? Weiß ich nicht, so ein Himbeer. So Blueberry oder so? Nee, Himbeeren. Himbeeren. Denn, das kriegst du jetzt dahingestellt? So. Nee, sie hat doch Nein gesagt. Ach so, habe ich. Also, sie hat so eine engelsgleiche Stimme, die kriege ich nicht wahr. Weil, wenn man nämlich Beamtin ist, dann gibt man noch mal Kuchen aus, bevor man in Urlaub geht. Ach. Ja. Das mache ich nicht mal zum Geburtstag. Und ich arbeite im Lebensmittelgeschäft. Ja. Also, das ist, was da abgeht, das glaubst du gar nicht. Das glaubst du gar nicht. Sind ja echt ekelhaft nett zueinander, oder? Da sind ja Millionen Menschen da und da hat irgendwie immer, also jede Woche ist da ein Geburtstag. Da wird gefeiert da. Okay. Pass mal auf. Und wenn du Geburtstag hast, das erzähle ich dir jetzt mal unter uns Pastorentöchtern. Ja. Wenn Don Pocho im Finanzamt arbeitet, verbeamtet ist, etc. und du Geburtstag hast, musst du eine Stunde, du hörst das. Das ist nämlich Unrecht, was hier geschieht in diesem Land. Und hier werden die Flüchtlinge werden hier abgeschoben, aber ihr dürft hier Geburtstage feiern. Pocho, jetzt pass mal auf. Klick da nicht rum, ist jetzt wichtig. Ja, ich muss trotzdem klicken, tut mir leid. Wenn du da in der Bude arbeitest und Geburtstag hast, dann musst du eine Stunde auf der Arbeit erscheinen, bekommst 8 gut geschrieben. Das ist gar nicht ausgedacht. Das ist nicht ausgedacht, aber es ist wirklich so. Das ist Unrecht. Wir leben ja. in einem Unrechtsstaat. Ja, in dem Unrechtsstaat. Ich habe 33 Stunden in 3 Tagen letzte Woche verholzt. Da bekomme ich nicht mal ein Danke. Am Ende bekomme ich dann nochmal eventuell einen Uppercut in die Fresse. Ja. Wenn ich voll geschwitzt und mit halb abgesprengter Schulter da stehe. Nee, da hat die Geburtstag. Dann komme ich mal ein Stündchen zur Arbeit, bring ein bisschen Kuchen vorbei. Na ja, tschüss. 8 Stunden. Katsching. Okay. In diesem Land, das geht vor die Hunde. Also bald sehe ich mich schon auf so einem Boot sitzen. Tja. Nach Guatemala oder so. Ich muss hier weg. Was denn? Gab's noch irgendwas Besonderes? Was lachst denn da, du? Ja, da muss man auch mal lachen. Das ist schon also, gab's noch irgendwas Weltbewegendes am 3. Spieltag? Nun ja, es läuft eigentlich an vielen Stellen halt genauso wie am 2. Spieltag. Bei denen es läuft, läuft es auch weiterhin. Ja, und bei denen es nicht läuft, bei denen läuft es erst recht nicht. Die Dortmunder haben jetzt Adnan Januzaj geholt, einer meiner Lieblingsspieler von Manchester United. Wenn der gespielt hat, der hat jetzt auch vor 14 Tagen noch 1-0 geschossen für Menu. Menu, das gibt's ja gar nicht. Also das ist ja eine Frechheit. Die haben 1-2 gegen Swansea verloren, ne? Ja. Das ist ja was ist los? Ach, nix. Ich versuche nur das Niveau wieder mit meinem Nicht-Kommentieren jeglicher Aktion wieder nach oben zu treiben. Ich sehe hier gerade nicht. Ich sehe schon den ersten Kommentar. Bei 33,15 dieses Geräusch. Epic. Ich weiß jetzt nicht, ob es drei. Nee, es sind schon eine Stunde. Wir reden schon wieder über eine Stunde. Wir sind schon über eine Stunde dabei? Nein, ich glaube nicht, aber ach, insgesamt. Ich auch nicht. Nee, stimmt, bei den Dortmundern 3-1 gegen Berlin, das war schon ja eine legitime Leistung, obwohl es nicht ganz so überlegen war wie letztes Mal. Ja. Aber sie hätten auch ruhig wieder 4-5 Tore schießen können. Bayern haben wir schon genug drüber gesprochen, gegen Leverkusen, no chance, sag ich mal. Mhm. Gegen so einen Top-Gegner fand ich schon mega stark, ohne Innenverteidiger. Hast du das mitbekommen? Ja, natürlich. Darmstadt gegen Hoffenheim. Weiß ich nicht mehr, was da war. Ja, die Aufsteiger spielen einen guten Fußball. Absolut. So, ne? Ingolstadt, meine Fresse, was ist da los? Ja, 1-0 gewonnen gegen Augsburg. Hannover 96 gegen Mainz. Desaströse Vorstellung von den Hannoveranern. Ja, ich glaube, das sieht sehr schlecht dafür aus, dass... doch auf Schalke der Trainer zuerst geht. Es könnte wirklich Hannover sein, wo der Trainer zuerst geht. Ich kann jetzt mal schon mal einen kleinen Sneak Peek geben. Das wäre mein Tipp bei Kicktipp, ne? Mhm. Und die Kölner, großartig. Die Hamburger zwar toll gekämpft, aber... Nee, es ist und bleibt einfach ein unsympathischer Verein. Es ist und bleibt im Moment ein unsympathischer Verein. Ja, also nicht der Verein, sondern die Aktionen, die von den Verantwortlichen da gemacht werden. Denn... Jetzt die Finderin des Rucksacks ist es ja jetzt schuld, habe ich jetzt gelesen. Mhm. Was ich sehr lustig finde, denn wie gesagt, solche Unterlagen in einem Rucksack zu transportieren, zeugt wirklich von Weltoffenheit und Klasse. Ja, allein schon Papier überhaupt noch zu benutzen. Genau. Und also dann, ich habe, ja. Aaron Hunt? Mhm. Really? Aaron Hunt? Also wenn, hätte ich mir den nur noch in Bremen vorstellen können. Ja. Weil ich glaube, da in seinem Biotop, in seinem kleinen Ökosystem Bremen, funktioniert Aaron Hunt wirklich gut. Aber für 3 Millionen, pff, bin mal gespannt, wie der einschlägt. Ob er einschlägt. Nee, gar nicht. Gar nicht? Nein, wie du sagst, er funktioniert nur in Bremen. Es gibt so Spieler. Ja, ne? Es gibt so Spieler halt. Ja, ich befürchte es auch. Ansonsten wollen wir mal kurz auf den 4. Spieltag gucken, dann auf die Tabelle, dann aufs Tippspiel und nach Hause gehen? Ja, so machen wir es. Aber übrigens, Deutschland spielt heim, ne? Ach, in? In Deutschland. Ah, gut. Wo haben wir denn jetzt hier die alte Mühle? Da, vierter Spieltag. Wir haben jetzt Länderspielpause. Wie lang ist die? Jetzt ist Kirmes in der Stadt bei mir. Ich glaube, danach in der Woche geht es direkt weiter. Es ist immer Länderspielpause, wenn Kirmes ist, daher weiß ich das. Guck mal an, war bei uns auch. Ich habe am Samstag war ich sturzbetrunken schaukeln. Ja, habe ich gesehen, die Bilder, sehr schön. Ganz im Ernst, schaukeln ist mega geil. Vielleicht sollte es wieder so eine Liebesschaukel fürs heimische Schlafzimmer und. Nee, einfach so eine normale Schaukel ins Wohnzimmer hängen. Ja, das wäre auch ganz nett. Wie bei Asterix, erobert Rom. So eine Schaukel ins Büro hängen. Ja. Weltklasse. Gerade das Freitagsspiel für den vierten, am 11. September. Ja, ist der vierte Spieltag mit dem Eröffnungsspiel. Ja, geiler, kannst du doch den vierten Spieltag gar nicht eröffnen. Borussia Mönchengladbach gegen den HSV. Ja, das ist ja Weltklasse. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch sehr darauf, wie Aaron Hunt dann zuschlagen wird und das 1:0 oder das entscheidende Tor schießen wird. Immer nicht zu früh, du. Alles möglich. Ja, ich glaube wirklich, dass das so passiert. Das ist so eine Cinderella-Story, die im Moment nur gegen Gladbach funktionieren kann halt. Ne? Also ja. Ich habe da noch ein bisschen Angst vor dem Spiel, obwohl ich natürlich sehr gerne sehen würde, dass wir 5:0 die scheiß Hamburger nach Hause schicken, aber es wird nicht passieren. 5:0, das glaube ich auch nicht. Es wird eine, ich befürchte, es wird eine enge Kiste, Pocho. Das befürchte ich auch, ja. Dann haben wir Bayern gegen Augsburg. Sollte Bayern. Ich befürchte, das wird keine enge Kiste. Ich befürchte ich auch, dass die Bayern da mit der neuen Flügelachse Douglas Costa und Kingsley Coman. Toller Name, oder? Ja. Er ist ein Fashion Victim, hat er gesagt. Er interessiert sich sehr für Mode. Ach, und dann ist auch der neue, man sagt auch jetzt nicht mehr, wie geht's in München, sondern nur noch Coman ça va? Oh, ich hab's so drauf heute. Ich bin so gut heute. Also wenn wir das nicht aufgenommen hätten, das würde mir keiner glauben. Der Pocho ist am Peak. Eigentlich müsste es heute aufhören. Ja. Besser wird's nicht. Jetzt habe ich das Ziel erreicht, als du damals geschrieben hast, wir machen Pocho zum next big thing. Ja. Jetzt bin ich. Ist das. Jetzt ist das. Also wirklich. Oh, comment ça va? Internationale Klasse, Alter. Hast du? Ja. Leverkusen gegen Darmstadt. Interessantes Ding. Ja, und ich als Darmstadt-Guy hoffe dann natürlich, dass die Darmstädter da die auswärts 3 Punkte holen. Das wäre sehr nett. Wollen wir mal hoffen, dass in der nächsten Saison beide Vereine noch in der ersten Liga sind und nicht nur Darmstadt. Mhm. Ja, dann haben wir 96 gegen Dortmund. Hei. Ja, da bei dem Lauf im Moment mit dem Veganer da als Trainer, mit dem Körnerfresser, glaube ich. Oder wer? Ja, sonst guck dir den doch mal an, die Leiche. Hast du den mal angeguckt? Ja, ich finde den gut. Der sieht ja aus, als ob der gerade von der Dialyse wieder da ist. Ich finde den gut. Ja, er macht ja einen guten Job. Entschuldigen Sie mal, Herr Tuchel, kommen Sie gerade von der Blutspiegelung? Nee, aber da wird es wohl auch für Dortmund ausgehen. 4 Siege. Ja. Ja, Hertha BSC gegen Stuttgart, auch ein schönes Ding. Da spielen die beiden Herzensvereine von Ricky. Ja, Mann, aber da muss auch, Stuttgart steht auch genau wie Gladbach unter unglaublichen Druck, endlich mal zu punkten. Und da reicht auch eigentlich das Unentschieden nicht. Das ist eine sehr gefährliche Situation für Vereine, die da unten stehen. Ich sage nur, Vedat Ibisevic beim ersten Spiel gegen seinen Ex-Club. Ist ja, das? Auch da ist die Cinderella-Story eigentlich schon vorprogrammiert. Absolut, du sagst es. Dann haben wir den FC Ingolstadt 04, Hashtag We Are Schanzer, gegen den VfL Wolfsburg. Tradition gegen ultimative Tradition. Ist das nicht Audi gegen VW? So könnte man es auch sagen. Boah. Oder im Endeffekt alles eine Mischpoke. Ey, pass auf, da habe ich auch einen zu. Das ist eine glatte Auto-Union. Oh. Er dreht durch, der Pocho. Kennst du das, wenn dieser Pegel von der Stereoanlage früher so nur im roten Bereich ist? Kennst du das, wenn du von so einem Fieberthermometer, wenn der rote Balken bis oben schon so und das ploppt, das aufplatzt und schon so eine Fontäne, die kommt schon bei deinem Gagmeter. Da ist schon oben der Deckel abgesprengt. All-Time-Favorite-Folge, ehrlich. Naja. Ja. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Ja. da muss auch Frankfurt wieder richtig mal ran, weil auch da ist der Start sicher nicht so, wie man sich das vorstellte. Ich sehe sie auch stärker, als sie im Moment stehen. Genau. Aber da kommt halt der erste FC Köln und der ist im Moment auf einer ziemlichen Erfolgsspur. Daher tippe ich da entweder ein hohes Unentschieden mit so einem 3:3 oder sowas. Oh, guck mal. Wobei allerdings der FC Köln ja eigentlich hinten ganz gut steht. Wollte ich gerade meinen. Und daher würde ich sagen, eher da ein 0:1 zu tippen. Ach, guck, du willst deine Tipps jetzt hier schon preisgeben? Nein. Die sind alle ohne Gewähr. Wollte ich gerade sagen, also wenn ihr euch jetzt die Tipps von Pocho notiert, würde ich eventuell nochmal überdenken. Ich bin ein bisschen wankelmütig. Also da kommt noch was. Naja, also was haben wir jetzt? 92 Mitglieder bei der Tipprunde? Ja, ja. Du bist noch in der ersten Hälfte, sag ich mal. Ja, ist doch gut, oder? 1899 Hoffenheim gegen Werder Bremen, auch interessiert mich nicht. Mhm. Ja, Werder Bremen hat gegen Gladbach nicht schlecht gespielt, was nicht bedeutet, dass sie meiner Meinung nach ganz oben im Moment dabei sind, was das Niveau angeht. Auch eher unentschieden so für mich. Ja, das kann gut sein. Ich glaube, Hoffenheim bombt die weg. Was war das denn gerade? Ein Stift? Notierst du dir gerade meine Tipps oder was? Ja, die notiere ich mir, genau. Der ist mal ein Feuerzeug, Alter. Ach so. FC Schalke gegen Mainz. Ja, Schalke muss ein bisschen jetzt Wiedergutmachung leisten. Ne? Ja. Also um ihrem eigenen Niveau und ihren Vorstellungen gerecht zu werden, müssen sie schon ein bisschen nach vorne gehen. Ich glaube, sie schaffen das auch. Ja, ach na ja. Schönes Ding, die Mainzer sind auch gut drauf. Habe ich doch gesagt, die sind gut diese Saison. Ja, ich weiß nicht, ob das eher nur so eine kleine Stichflamme ist, die da... Das ist natürlich falsch. Also, in der Tabelle, die ist, glaube ich, noch nicht so ausschlaggebend. Obwohl, naja, die ersten drei werden dann, glaube ich, am Ende auch mit am Start sein. Da wird sich dann wahrscheinlich noch Leverkusen vorne zugesellen und die Schalker eventuell, ne? Obwohl die jetzt gar nicht so überzeugt haben gegen den VfL Wolfsburg. Aber naja. Naja, guck mal, was da kommt. Erster Bayern, zweiter Wolfsburg, dritter Köln, vierter. Relegationsplatz. Unfassbar, ne? Unfassbar. Pocho? Tippspiel. Ist das eher so eine Geschichte? Oder, pass auf, bevor wir das Tippspiel machen, da möchten wir jetzt nochmal pluggen. Denn der Ricky, der macht es auch mal bei MMA Radio, unserem UFC Power Podcast bei nonpg.de, der sagt, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Gebt uns doch mal 5 Sterne bei iTunes. Mensch, warum denn nicht? Wir betteln uns da jetzt seit ein paar Wochen mit reingemacht und mit den Großen der Branche sozusagen. Ja, wie heißt denn, auch ein toller Podcast, der habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört vor einigen Wochen. Der heißt, ich habe es gleich gefunden, Schlusskonferenz. Mhm. Schlusskonferenz, wirklich toll. Muss man wirklich sagen. Schönes Ding. Eher so ein sachliches Ding. Okay. Also ganz anders als wir. Nö. Um ehrlich zu sein, doch. Mhm. Ist schon ein bisschen. Aber wirklich eine tolle, tolle Geschichte. Schlusskonferenz hat reingemacht und wir, paradoxerweise, liefern uns da gerade einen schönen Schlagabtausch bei iTunes. Sehr schön. Und wenn ihr schon mal bei iTunes seid, mit eurer Podcast-App auf eurem iPhone oder auf dem Rechner mit eurem iTunes-Account eingeloggt seid, dann gebt uns doch einfach mal ganz jungfräuliche 5 Sterne. Da würden wir uns wirklich sehr drüber freuen, denn das lässt uns immer noch ein bisschen weiter höher rutschen in der ganzen Misere. Ich weiß noch nicht wo, Ricky sagt immer, man rutscht irgendwie immer ein bisschen höher, weil ist jetzt nichts Arrogantes oder so, aber relativ hoch sind wir ja schon. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wenn man die Sonne sieht, dann will man sie auch ganz genießen. Nee, sowas, so welche Sätze hörst du von mir nicht. Ich bin Bayern-Fan. Ja, da bin ich Demut gewohnt. Mhm. So, der FC Bayern München hat mich die letzten 29 Jahre Demut gelehrt. Ja. Da kommt nichts zu, oder wie? Nee, da möchte ich mich nicht zu äußern. Gibt's ja gar nicht. Dann geh ich jetzt mal auf unsere Tipprunde. Via Kick-Tipp könnt ihr euch die Geschichte reinlunzen, meldet euch jetzt noch an, ey, dritter Spieltag, ohne Scheiße, den Pocho holt da locker noch ein. Was denn? Ja, ist richtig. Mal ganz im Ernst, meldet euch alle an, die 100 wollen wir noch vollkriegen. Das wäre 100. Und das wäre toll, ja. Das wär cool. Wirklich toll. Auf den ersten 5 Plätzen, der Serafus, ne, hat 18 Punkte gut gemacht. Hat 18 Punkte am letzten Spieltag richtig getippt. Und da könnt ihr mal sehen, wenn er 2 so ähnliche Spieltage tippt, dann seid ihr schon in den Top 10 mit dabei. Ja. In den Top 15 seid ihr schon mit dabei. Serafus Hut ab, von 10 auf 1 der ultimative Gewinner des Spieltags. Respekt. Der Lukas mit 42 Punkten. Oh, punktgleich sehe ich gerade. Auf Platz 2 der Lukas hat 2 Plätze gut gemacht. Nicht schlecht. Polster 0-1. Auf Platz 3 der Basisbaum auf der 4. Und auf der geteilten Nummer 4, Nummer 2, hat man das jetzt verstanden? Ja, ja, natürlich. Der kleinste gemeinsame Nenner sozusagen. Der kleinste gemeinsame Nenner. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon aufdecken soll, aber ich glaube, du weißt, wer Line ist, oder? Du, hör mal, ich guck mir das nicht an. Ich roll das Feld zum Schluss von hinten auf und gucke erst ab dann. Also auf Platz 5, die gute Line. Ich deck das jetzt mal nicht auf, wer das ist. Ansonsten würde ich sagen, immer die ersten 5 vorlesen, oder? Gibt auch so ein bisschen Ansporn. Ja, auch um genannt zu werden, finde ich gut, ja. Der Ricky, das muss man noch erwähnen, um 3 Plätze gefallen auf 6. Oh. Das muss man immer erwähnen, von 3 auf 6 gefallen. Liefert sich da jetzt einen erbitterten Fight mit dem Buttermann, mit dem Chris. Auch ein langjähriger Hörer, ne? Buttermann. Der Buttermann ist der ultimative Hörer, muss man sagen. Wie die anderen 91, die hier mitmachen. Ja. Ja, sonst wären sie ja nicht dabei. Richtig. Vielen Dank dafür. Richtig. Der Rock und der Damn Goes BVB, das sind die ersten 10. Ist der Rock der Rock? Nee, wir haben auch nochmal The Rock, haben wir auch nochmal in der Tipprunde. Der Rock mit 3R, 3O, 3C und 3K ist natürlich nicht der The Rock. Das ist ein anderer Rock. Der wird ja anders geschrieben. Ja, daran hast du es erkannt. Ja. So, ich bin um 6 Plätze gestiegen, Pocho. Mhm. Auf Platz 19. Ich bin in den Top 20. Ich habe die Top 20 geändert. Hab 12 Punkte. Gut gemacht. Insgesamt 32 Punkte. Battle mich da so ein bisschen mit dem Kevo, mit dem Marek, mit dem Seto Kaiba und mit dem Timo FCB. Der Timo FCB. Das muss ich jetzt mal, das ist eine Private Challenge. Der verfolgt mich schon, seitdem wir das machen. Okay. Der ist immer punktgleich mit mir. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Ich bin gespannt. Habe aber auch ein bisschen Angst. Ja, sehr mysteriös. Und da muss ich doch jetzt mal hier unten auf Weiter klicken, denn es geht nur bis 40. Ach, da ist er ja. Der Pocho auf der 41. Gefallen um 3 Plätze. Pocho, was kannst du zu deiner Verteidigung sagen? Ja, ich mach's wie Maverick. Ja. Beim Pokerspielen. Ich verliere die ersten Runden, um dann ganz groß zu gewinnen. Um uns in Sicherheit zu wiegen, oder wie meinst du? Ja, ja, genau. Ne, ihr werdet dann leichtsinnig, dann so, ach, ist ja egal, ich muss hier nur vom Pocho und dann, ja. Bäh! Ja, also, Pocho, wir werden es im Auge behalten. Mal sehen, hast du schon so anvisiert, wann deine Aufholjagd startet? Ähnlich wie die von Borussia. Hm. Also, möglicherweise nie? Das ist richtig, ja. Uiuiuiuiui. So, ich guck noch mal kurz, wie viele Leute wir jetzt drin haben in der Tipprunde. Es können nie genug sein. Niemals können es genug sein. Ach, tolle Namen dabei, ne? Das gibt's. Der Robbie Cruz, der ja auch gewechselt ist, ne? Der macht auch mit. Toll, wie weit die Reichweite auch mittlerweile ist, ne? Dass du so solche Leute dann zum Tippspiel kriegst, ist schon. Schön finde ich auch den Lord Luschek. Mhm. Wo spielt der Adam Luschek nochmal? Oh, das weiß ich nicht. Spielt er noch? Spielt er nicht bei Köln? Nee, ne? Nee, ich weiß, es nicht. Wir haben 92 Tippspiel-Teilnehmer. Und jetzt unter anderem auch Douglas Costa, der macht auch mit. Das würde mich nicht wundern, wenn Douglas Costa auch irgendwann mitmacht. Ja, so. Also, ey, dieses Tippspiel ohne Kacke. Bei jedem irgendwie, alle 15 Minuten muss ich auf dieses Tippspiel gucken. Ah, Mensch, jetzt hat mich der wieder überholt. Jetzt ist der wieder vorne. Mhm. Und es ist auf jeden Fall super interessant. Besonders, wie du schon sagst, erstens die Namen zu lesen und dann bei Namen schon zu merken, dass die schon sehr lange dabei sind, dass man die Leute schon fast beim Namen erkennt, ist schon krass. Ist super gut. Super gut, wirklich. Ich freue mich. Auch Marco DLX. Ja, auch schon ewig, ja. Der Basti auch schon ewig dabei. Ist das der San Sebastian? Nee, der macht aber, glaube ich, auch mit. Ich meine, der macht auch mit, ja. Ja, mit dem habe ich ein schönes Twitter Gespräch über Fear the Walking Dead gehalten. Ja, tolle Serie. Sebastian. Hast du die zweite schon gesehen? Ja, habe ich schon gesehen, die zweite Folge. Ein bisschen, super gut, oder? Ja, war gut, aber ein bisschen schwächer als die erste. War so ein bisschen. Fand ich gar nicht. Findest du auch, dass sie drastisch. Achtung, Spoiler-Alarm. Ne? Drastisch unbrutaler ist? Natürlich ist sie drastisch unbrutaler, aber ja, weil weniger gezeigt wird. Zum Beispiel, als sie jetzt in der zweiten Folge ihren Direktor da mit dem, mit dem Feuerlöscher zerknüppelt hat, hast du ja den Direktor danach nicht gesehen. Bei Walking Dead hättest du sofort gesehen, wie der Feuerlöscher da den Schädel einmeldet. Genau. Ja. Aber ich finde das auch gar nicht so schlimm. Weil die erste Aussage, die mir dazu einfällt, ich wollte es, ich habe das gelesen, dass ihr untereinander zugeschrieben habt, habt ihr auch kurz was dazu gesagt. Ich find's toll, dass das so langsam erzählt ist. Finde ich auch super. So entspannt. Und weißt du, was mir bei der zweiten Folge immer wieder in den Sinn kam? Und das ist das Beste, was dir eigentlich als Zuseher in den Sinn kam. So könnte es wirklich sein. Ja, nur welche Frage ich mich jetzt stelle, denn es werden ja randomly Leute zu Zombies. Ja. Und bei der normalen... Ja, nicht randomly. Ich glaube, das sind auch die, die irgendwie sterben. Ja, aber das sind doch ganz... Der Freund von der Schwester, der Schwatte. Der Schwatte, ja. Der ist doch gebissen worden. Der ist gebissen worden, stimmt. Nee, dann der Nachbar von denen, ne? Ja. Der hat ja auch so schon rumgehustet, ne? Ja, genau. Der sah ja jetzt nicht aus, wenn er kurz vorm Sterben ist. Er sah ja relativ fit. Ja, aber er wird wahrscheinlich gestorben sein. Vielleicht ist er irgendwie, ist das ja auch ein Virus gewesen, der irgendwie ausgebrochen ist. Ne? Und er hatte den, er ist so eine Art Patient Zero oder einer der ersten. Ja, aber bei der normalen Walking Dead Geschichte werden ja, du hast es ja gerade gesagt, nur Leute zu Zombies, die entweder gebissen werden. Oder sterben. Oder die verbluten. Die Leute sterben ja durch den Biss. Ne? Darum werden sie ja dazu. Nein, es werden alle zu Zombies in Walking Dead. Ja, klar, alle. Wenn ich dich erschießen würde, ja, würde ich auch wirst zum du auch zum Zombie. Ja, genau. Aber meine Frage ist halt, da werden fitte, normale Menschen werden auf einmal zu Zombies. Das möchte ich bitte noch erklärt haben. Ja, das wird auch sicher erklärt werden. Ja, ich. Aber ich meine, wir sind alle Lost geschädigt, ne? Aber, ich hab's nicht zu Ende geguckt. Oh, das ist natürlich übel. Aber ich find's gut bisher, es gefällt mir ganz ich gut. Auch die Schauspieler sehr random sind. Nach der ersten Folge mochte ich sie eigentlich nicht so. Sie mag ich jetzt aber sehr. Und ich finde sie jetzt auch gut, aber ich hatte ja auch bei Skyler von Breaking Bad auch sehr lange das Gefühl, ich mag sie nicht. Ne? Und jetzt aber mit der Aktion und ich weiß auch nicht, ob der kleine Nerd, der sein Messer da zurückbekommen hat, nicht auch noch irgendeine Rolle spielt. Das weiß ich nicht. Einerseits fand ich den sehr sympathisch, so irgendwie, weißt du, so, ich hab's euch allen gesagt und so, bla bla bla. Ja, ja. Andererseits möchte ich den aber nicht die ganze Zeit im Cast sehen, weißt du, weil der mir einfach, der ist auch jetzt so nicht so herzeigbar, das meinst du auch damit, ne? Genau. Mhm. Ja. Aber meinst du wirklich, dass der nochmal in der Schule war, nur weil er sein Messer zurückhaben wollte? Nee, der wollte was zu essen klauen, ne? Oder was? Wer weiß, wie gesagt, ich glaube, da wird ja auch noch einiges kommen. Ich bin auch gespannt, ob sie jetzt recht schnell wieder zusammenfinden da. Ich glaube, es werden zwei Gruppen. Die voneinander wegfahren, ne, sozusagen. Genau, die haben ja miteinander telefoniert. Es driftet jetzt ein bisschen zu viel, The Walking Dead, aber war es mir egal. Ja, ist mir auch egal. Ja. Die sind der Vater und der Stiefsohn und noch irgendwer sind ja da in diesem Friseursalon, ne, eingesperrt. Mhm, ja. Und dann hast du noch die andere Gruppe mit der Mutter. Das ist nicht der Stiefsohn, das ist ein richtiger Sohn. Kommt drauf an, wie man es ausspricht. Okay. Und dann hast du halt noch die Mutter, die Tochter und den Junkie-Sohn. Ja, genau. Der Junkie-Sohn, ohne Scheiße, super Schauspieler, oder? Auf jeden Fall. Nur eine unfassbar schlechte deutsche Synchronstimme. Ja. Ganz schlecht gewählt. Also ich weiß nicht, wer sich das manchmal überlegt. Wir haben so viele tolle Synchronsprecher. Und da sind bestimmt auch ein paar Drug-Addicts bei, die es wirklich nur deswegen machen, weil sie halt ihre Rolle richtig vernünftig sprechen wollen. Dann soll man auch so einen dafür nehmen. Ich habe die erste Folge danach nochmal im Original geguckt, aber die zweite jetzt nicht danach, nicht nochmal. So. Mhm. Ja. Ja, ich find's bisher sehr interessant, sondern weil es auch ein völlig neuer Ansatz ist, ne, für Walking Dead. So, das ist, meine, das pure Leben. Es ist alles noch normal und auf einmal bricht dieser Virus aus, dieser Zombie-Virus. Ja. Und alle, und das finde ich auch geil, dass du auf demselben Wissensstand bist wie die Protagonisten. Du lernst mit den Protagonisten, was ist denn hier los? Und so ist ja auch, so, das ist ja auch das beste Konzept, weil du dann direkt auch sagen kannst, jeder Walking Dead-Fan guckt sich das auch an. Genau. Obwohl sie ja gar nicht aufeinander treffen werden, wie ich gelesen habe. Da können sie ja gar nicht, weil das ja zwei verschiedene. Also dann hättest du sie ja, wenn die schon mal aufeinander getroffen wären, hätte Rick Grimes und Coral und so und Michonne, sie ja, die müsste ja dann schon mal gesehen worden sein, weißt du, was ich meine? Weil das spielt ja 5 Jahre in der Zukunft. Weil das hat ja auch mal mit dem Breakout angefangen. Pocho? Jetzt hat's den Pocho. Einfach so. Also jetzt ist Walking Dead. Time. Ich glaube, es war jetzt auch genug mit Walking Dead. Der Pocho hat's ja